Die abgestufte Dressur des Kriegsheeres von Dr. Med. Mathilde Ludendorff. Das ferne Ziel des Ordens, mit seinem Kriegsheere sein Leichenreich auf Erden anstelle der Staaten gottlebendiger, artbewusster Völker zu errichten, ist von jeher dadurch erleichtert gewesen, dass der Jesuit selbst Leichnam geworden, überall, wohin er kommt, selbst da, wo er nicht dressiert, zwangsläufig nur töten kann. Die Ketzer lässt er morden und verbrennen, ohne ihre Seele vertilgen zu können, in der katholischen Welt aber mordet er weit grausamer auf zweierlei Weise die Seelen. Die Völker, die zum Katholizismus bekehrt worden waren, hatten sich seinerzeit sehr viel der blutgemäßen religiösen Sitten erhalten. Sie hatten auch dem eingeborenen Gotterleben immer wieder zum Durchbruch verholfen, trotz all des furchtbaren geistigen Tiefstandes und Aberglaubens der aufgezwungenen Lehre, trotz aller Knebelung der Wissenschaft durch ihre Kirche. Das eingeborene Gotterleben ist schwer zu ersticken und flackerte immer wieder im Einzelnen auf, siehe die Mystiker. Als aber die Leichname Loyolas kamen, hörte dies allmählich auf. Sie wirkten wie Leichengift auf die Seelen. Sie töteten und töten alles Gottlebendige, und zwar zwangsläufig, ohne dies zu ahnen. Sie brachten und bringen überall hin ihre rein mechanische, an ganz bestimmte äußerliche Regeln des Gnadenmittelgebrauches gebundene, tote Frömmigkeit. Sie brachten und bringen aber auch überall hin das schauerliche Gewürm aus den Hallen Loyolas, das Auflauern, Bespitzeln und Verraten. Es kriecht um sie und ist nicht von ihnen zu trennen. Wen immer die Jesuiten sich unter den Katholiken zum Frommen und Heiligen, zum Werkzeuge ausbildeten, der erlitt von ihrer Dressur genug, um in seinem Gotterleben völlig zu erstarren und zu vertrocknen. Dies Absterben der gottlebendigen Seele erinnert an die eine der beiden Verwesungsarten des Körpers nach dem Tode, die Mumifizierung, das Vertrocknen. Doch es gab von Anbeginn eine sehr große Anzahl der Katholiken, die sich niemals auf die jesuitische Weise fromm machen ließ. Unter ihnen war auch die Gruppe der Triebhörigen. Sie verzichteten auf das Heiligsein und waren an sich Jahre ihres Lebens in besonders großer Gefahr, sich im Trieberleben zu verlieren. Ihnen verabreichten die Jünger Loyolas ein anderes Seelengift. Statt ihnen zur Selbstbeherrschung zu verhelfen, sorgten sie, ganz im Gegenteil, für ihre völlige moralische Verwahrlosung durch die schauerlichen Morallehren für den Beichtstuhl, den Probabilismus. Dieser ist so gottfern und so unmoralisch, dass Beichtväter und Beichtkind durch ihn in völlige moralische Verderbtheit gelockt werden oder aber in moralischer Verwirrung ohnegleichen landen und ihnen jeder innere Halt geraubt wird. Den Machtzielen des Ordens war solche Giftwirkung hoch willkommen und er setzte bei seinem Kampfe um die römische Kirche dieses Kriegsmittel ein. Auch dieser Probabilismus mordet die Seelen. Aber sie verwesen nach anderer Art als die jesuitisch dressierten Frommen und Heiligen. Ihr Verwesen gleicht der zweiten, häufigeren Verwesungsart toter Körper, der Fäulnis. Wir werden dieser zweiten Giftwirkung des Ordens auf die Seelen der Katholiken noch eine eingehende Betrachtung widmen. Hier sei nur angedeutet, dass sie in den ersten Jahrhunderten nach dem Entstehen des Ordens auffälliger in Erscheinung trat. Sie brachte die katholischen Völker in einen Zustand des größten moralischen Verfalls. Dies hatte für die Jesuiten noch den Vorteil, dass er selbst und die von ihm dressierten, mumifizierten, besonders leicht mit Heiligen verwechselt wurden und an Einfluss gewannen. Für sein Kriegsheer kam seit je nur die eine Art der seelischen Verwesung, die Mumifizierung in jesuitischer Frömmigkeit, in Betracht. Je mehr sich sein Kriegsheer vergrößerte, umso mehr vermehrten sich also die Mumien, umso mehr übertrafen sie zahlenmäßig die Verfaulten. Je größer dieses Riesenheer der hörigen Spione und der dressierten Führer und Unterführer wurde, desto mehr konnte der Jesuitenorden auf die andere Leichenvergiftungswirkung, auf seine laxen Beichtstuhlmorallehren verzichten. Heute stehen wir auf einer Entwicklungsstufe der Machtentfaltung des Jesuitenordens in der katholischen Kirche, auf der es dem Orden fast unangenehm ist, dass seine schauerlichen Morallehren vor mehr als 100 Jahren zur bindenden Richtschnur in der katholischen Kirche durch die Päpste ex cathedra erklärt wurden und deshalb nie mehr abgeschafft werden können. Mit der Mumifizierung der Seelen zu jesuitischer Frömmigkeit, die von jedem Soldaten des Kriegsheeres erwartet werden muss, muss schon in der Kindheit begonnen werden. Leider wusste dies der Jesuit von Anbeginn an nur zu klar. Zitat: Es ist leichter, 100 Jünglinge abzurichten, als einen Greis zu bekehren. Zitat Ende. So sagt er zynisch. Diese Dressur von früher Kindheit an ist ganz wie für den Novizen, auch für den Krieger des großen Kriegsheeres das Wesentlichste. Zu viel an Seelenzerstörung soll erreicht werden. Deshalb ist aber auch in allen Satzungen und Lehrplänen, in der Ratio Studiorum für Jesuitenschulen und Hochschulen, das Seelenmörderische der Dressur mit der Treue eines Lichtbildes wiedergegeben. Selbstverständlich wird alles Leben erweckende, alle klare wissenschaftliche Erkenntnis, jede selbstständige Denk- und Urteilskraft peinlichst vermieden. Dafür aber ist ausnahmslos jede Verordnung, jede Satzung, der gesamte Lehrplan in jedem einzelnen Satze, den die Christi quasi präsentes geschaffen haben, zuverlässig seelenmörderisch. Die Ratio Studiorum verraten ein für den heuchlerischen Orden und für seine Pläne gleich kennzeichnendes Ziel. Die Ausbildung soll den Glauben an das Dogma niemals gefährden können, wohl aber zur größten Beredsamkeit und Gewandtheit führen, dieses Dogma mit dem Schein der Wissenschaftlichkeit, nämlich mit den Fachausdrücken der Philosophie, gegen die Ketzerangriffe zu verteidigen und endlich noch für den Schein einer großen Gelehrsamkeit, einer Exodition zu sorgen. Solchen Zielen wird der Lehrstoff angepasst. Niemals darf er mit der fortschreitenden Wissenschaft innerlich im Einklang stehen, wohl aber muss er umso mehr äußerlich den Schein erwecken, dies zu tun. Die berühmte Ratio Studiorum spricht sich unverblümt ihr Urteil selbst. Sie stellt sich ihren Totenschein aus, denn sie fordert, dass sie, Zitat, durch alle Jahrhunderte hindurch unwandelbar sein muss. Zitat Ende. Wir sind bei den Jesuiten auf dem Seelenfriedhof und sie sorgen selbst dafür, dass wir das keine Stunde vergessen.